Das ist für dich das Beste. Sie wissen alles, hab meine weiße Weste. All die Besserwisser haben mich nie gefragt, was ich wirklich will, hab ich noch nie gesagt. Ich hab genug. Ich hab genug. Ich hab genug. Ich seh die Spießer, hör ihr freies Lachen. All die Lehrer, die nie was Falsches machen. So wie du aussiehst, hast du schon lang verloren. Sie sagen, ich bin zum Verlierer geboren. Zum Verlierer geboren. Ich hab genug. Ich hab genug. Ich hab genug. Tu dies, tu das. Das ist für dich das Beste. Sie wissen alles, hab meine weiße Weste. So wie du aussiehst, hast du schon lange verloren. Sie sagen, ich bin zum Verlierer geboren. Ich hab genug. Ich hab genug. Genug. Genug. Ich hab genug. Ich hab genug.